Und jetzt zu Beginn von Roland Leistner-Meyer. Wir hören seine viersätzige Sonate für Viola und Klavier, Opus 156, 2019 gespielt vom Duo Mais Yu. Das sind Burkhard Mais Viola und Ji Jeon Yu Klavier. Thank you.

Kammermusik von Roland Leistner-Meyer. Das war seine Viola-Sonate Opus 156, gespielt vom Duo Maisiu im September 2019. Wir bleiben kammermusikalisch im heutigen Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 mit dem ersten Streichquartett in vier Sätzen von Ulrich Stranz, im Juni 1997, gespielt vom Casal-Quartett. Thank you. Das Casal-Quartett, Markus Fleck und Rachel Späth, Violinen, Dominik Fischer, Viola und Andreas Fleck, Violoncello, mit dem ersten Streichquartett in vier Sätzen von Ulrich Stranz, gespielt im Juni 1997. Es folgt, hier im Concerto Bavarese, das Concert Russe für Klavier und Orchester von Ernest Sauter, in einer Aufnahme, die im Mai 1997 im Herkulessaal der Münchner Residenz entstand, Solist am Flügel Gerhard Opitz, Christian Mandial am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Thank you. Der Pianist Gerhard Opitz und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dirigiert von Christian Mandial, im Mai 1997 mit dem Concert Russe von Ernest Sauter. In Luzem heißt die folgende Komposition für zwei Klaviere von Roland Andreas Schumacher. Wir hören Nicole Winter und Benedikt Köhlen.

Werk von Roland Andreas Schumacher mit dem Titel In Luzem, für zwei Klaviere geschrieben und hier gespielt von Nicole Winter und Benedikt Köhlen im Oktober 1994. Wir kommen zum letzten Werk der heutigen Sendung und damit zum Blockflötenkonzert von Markus Zahnhausen mit dem Titel Recordare. In einer dänischen Aufnahme mit dem Symphonieorchester Odense und der Blockflötistin Michaela Petri, am Pult Christoph Poppen. Thank you. Thank you. Recordare, das Konzert für Blockflöte und Orchester von Markus Zahnhausen. Wir hörten die drei Sätze in einer dänischen Aufnahme mit der Flötistin Michaela Petri und dem Symphonieorchester von Odense, geleitet von Christoph Poppen im Mai 2015.